Was ist besser, sich alles gut zu reden und das Leben wie es ist einfach so locker zu nehmen oder vorher überlegen, wie viel Scheiße hier passiert, wie viel Scheiße da noch kommt und ist nicht schockiert, denn man rechnet damit, wie schlecht etwas ist. Man schätzt, dass es nicht besser werden kann, der Mist kommt von überall, yeah, überall, der Schund überall. Täglich ist hier, ich war zweimal verliebt, wurde zweimal enttäuscht und ich hab jetzt die drei, doch die zwei da bereut. Und ja, ich hab geheult, seht wie es wollt, mein Herz war ein Puzzle und die Scherben waren wie Gold. So schwer und ich soll eigentlich stark sein, eigentlich war mein Herz auf dem Drahtseil. Akt und es packt mich doch jedes Mal wieder, deswegen schreibe ich diese depressiven Lieder. Es gibt echt das Problem, sind vom Pech übersät, keiner versteht, wie schlecht es uns geht. Nur das Gute zu sehen, macht es schlechter denn je, weil das Leben uns prägt, das Leben uns prägt. Es gibt echt das Problem, sind vom Pech übersät, keiner versteht, wie schlecht es uns geht. Nur das Gute zu sehen, macht es schlechter denn je, weil das Leben uns prägt, das Leben uns prägt. Schön ist es und du fragst dich, ob es echt ist. Schlechte Erfahrung, sie bleibt im Gedächtnis. Leb jeden Tag so, als sei nichts gewesen. Dann kann dir keiner aus den Augen ablesen. Du bist am Verwesen, innerlich so kalt. Du willst dich genesen, doch schon bald ist das trostlose Leben eine Flut aus Vernunft und der Wut. Und dein Gedankengut wird zerstört und du hörst deine Stimme tief in dir, dass du dich selber störst. Innerlich passiert eine Psychokalypse, ohne einer Stütze für die Trauerpfütze, weil dir nichts nützt. Es gibt echt das Problem, sind vom Pech übersät, keiner versteht, wie schlecht es uns geht. Nur das Gute zu sehen, macht es schlechter denn je, weil das Leben uns prägt, das Leben uns prägt. Es gibt echt das Problem, sind vom Pech übersät, keiner versteht, wie schlecht es uns geht. Nur das Gute zu sehen, macht es schlechter denn je, weil das Leben uns prägt, das Leben uns prägt. Es gibt echt das Problem, sind vom Pech übersät, keiner versteht, wie schlecht es uns geht. Nur das Gute zu sehen, macht es schlechter denn je, weil das Leben uns prägt, das Leben uns prägt. Es gibt echt das Problem, sind vom Pech übersät, keiner versteht, wie schlecht es uns geht. Nur das Gute zu sehen, macht es schlechter denn je, weil das Leben uns prägt.